ARD. Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks. Der Krimi-Podcast. Jacqueline! Herr Wirth. Ich habe Angst. Wo waren Sie? Sie können mir nichts beweisen. Ist das Ihre Hose? Nein, doch. Das ist nicht wahr. Ich habe nichts gemacht. Jemand rief mich an. Ich sage ja, ich habe es getan. Ich bin in Behandlung. Nein. Was sagen Sie? Ich kann es nicht. Herbert. Marion? Aber Heinz ist tot. Sie sind nicht Otto Schlünzel. Nein, ich habe Tante Hedwig nicht erschossen. Das ist alles. Hallo. Hallo. Sie heißen? Otto Schlünzel. Ich habe damit nichts zu tun. Hallo. Wer spricht denn da? Gisela. Kein Mucks. Herzlich willkommen. Am Mikrofon ist Bastian Pastewka. Dies ist Ihre Krimi-Podcast-Wundertüte mit Radiospezialitäten aus alter Zeit. Mit Archivperlen aus den ARD-Hörspielkellern. Die Staffel 6 mit erstklassigen Monokrimis, die kaum einer mehr kennt. Immer donnerstags in der ARD-Audiothek. Und die jeweils neueste Folge steht nur dort, immer eine Woche vorher. Ja, heute haben wir ein starbesetztes Hörspiel für Sie. Selbst in den kleinsten Rollen feinste Radioschauspielkunst. Sie werden sich freuen, da bin ich sicher. Wir schalten ins Jahr 1963. Hier ist der Bayerische Rundfunk. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich und wünsche Ihnen einen guten Morgen. Wir haben einen Mono-Schmunzel-Krimi aus dem Bayerischen Rundfunk für Sie. Und er heißt Memoiren eines Butlers. Richtig, Memoiren eines Butlers. Ich bin der Butler, Milady. Und der heißt Guy Patrick Limerick. Und wenn Sie nun wissen, dass es um einen Hausdiener geht und diese Stimme hören, dann formt sich vor Ihrem geistigen Auge sicher schon ein ganz bestimmter Schauspieler. Meine Damen und Herren, bitte stellen Sie sich ein schottisches Schloss vor. Ein efeu bewachsenes Bauwerk aus dem 16. Jahrhundert im späten Tudor-Stil, ein Schloss mit spitzigen Türmen. Und über der stillen Landschaft liegt das weiche Läuten einer verlorenen Schafherde. Das ist die Stimme des Komikers Theo Lingen. Er spielt diesen Guy Patrick Limerick, Butler auf Schloss Benmore. Meine Damen und Herren, eine interessante Familie, diese Benmores, nicht wahr? Und bevor der uns gleich in seine Geheimnisse einweiht, sollten wir noch kurz über eben diesen Theo Lingen sprechen. Vorhang auf, Musik! Der Theodor, der Theodor, der steht bei uns im Fußballtor. Wie der Ball auch kommt, wie der Schuss auch fällt, der Theodor, der Held. Die Männeraugen werden wach, die Mädchenherzen werden schwach. Wie der Ball auch kommt, wie der Schuss auch fällt, der Theodor, der Held. Und rollt der Angriff in unseren Strafraum, dann kommt die Flanke und Schuss hinein. Aber nein, aber nein, aber nein, der Theodor, der steht bei uns im Fußballtor. Wie der Ball auch kommt, wie der Schuss auch fällt, der Theodor, der Held. Tor. Das passte. Theo Lingen als Theodor im Fußballtor. Ein Kinofilm von 1950, in dem er als Hobbyfußballer zu sehen war. Zuerst gab es diesen Schlager und weil das Lied so erfolgreich war, spann man daraus einen Film. Zu dieser Zeit war Theo Lingen längst ein bekannter Kinokomiker. Seine Paraderolle, die er in seinen frühen Lustspielen ausbauen konnte, war der näselnde Hausdiener. Seien Sie nicht so vorschnell. Ein Diener wie ich bekommt jeden Tag einen neuen Platz. Sie verlassen noch heute mein Haus. Raus! Mit Vergnügen. Jetzt schlägt's 13, hieß dieser Film. Theo Lingen wie so oft mit geradem Rücken, Mittelscheitel in pomadigem Haar, abstehende Ohren, runde Augen. Die Stimme butterweich, jeder Einatmer ist hörbar. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Mein Name ist Professor Schöller. Ich bin der Inhaber einer Pension, daher auch der Name Pension Schöller. Er dreht Komödien wie Pension Schöller, Meine Tante, Deine Tante, Die Beine von Dolores oder Egon der Frauenheld. Lustige Filmtitel der Nachkriegszeit. Dabei stammte Lingen aus der Generation, die das Aufkommen und auch den Abgesang auf Filme wie diese miterlebt hat. Gleich zweimal spielte er die gleiche Rolle in verschiedenen Verfilmungen von Opernball. Einmal 1939, einmal 1956. Und zwar natürlich den Hausdiener. Ich diene Ihnen nunmehr 16 Jahre als Butler. Theo Lingen wurde 1903 in Hannover als Franz Theodor Schmitz geboren. Sein Vater stammte aus Lingen, daher kam der Künstlername. Durch eine Schulaufführung kommt er in Kontakt mit dem Theater und will schnell Schauspieler werden. Und da war ich in einem Sommerengagement und spielte in einer Operette, genauso wie ich es also in anderen Stücken. Und da hörte ich auf einmal, wie ein Publikum lachte. Je mehr er spielte, desto mehr konnte Lingen einen Rollentypus für sich entwickeln. Er nutzte seine Erscheinung, seine Sprechweise, seine Mimik und wurde zu dem Theo Lingen, eine Marke. Sie sind ein Esel. Zu Diensten, Herr Sesemann. Lingen kommt 1929 nach Berlin. Er spielt Theater mit Gustav Gründgens und den Mackie Messer in der Dreigroschenoper von Bertolt Brecht. Parallel dreht er einen Unterhaltungsfilm nach dem nächsten. Auf Varieté- und Kleinkunstbühnen lernt er tanzen, singen, steppen und Kartentricks. Und diese Kartentricks überzeugen den Filmregisseur Fritz Lang. Er besetzt ihn 1931 als kleinen Ganoven in seinem Film M. Eine Stadt sucht einen Mörder. Noch einmal steht Theo Lingen vor Langs Kamera 1933 in Das Testament des Dr. Mabuse. Der Film hat in Budapest und Wien Premiere. In Deutschland kamen die Nationalsozialisten an die Macht. Der Dr. Mabuse-Film wird verboten und erst nach dem Krieg gezeigt. Theo Lingen blieb in Deutschland. Er arrangiert sich mit dem NS-Regime, spielt mit Heinz Rühmann, Willi Fritsch, Heli Finkenzeller, Paul Hörbiger und Hans Moser. Ich bin doch vollkommen fremd in dieser Stadt. Ich bin doch erst seit 6 Monaten in Wien. Ich kenne mich doch aber überhaupt nicht aus. Jo, was? Herr Hatschek, ist das das goldene Wiener Herz, von dem man überall spricht? So dürfen Sie mir nicht kommen. Nein, es ist eine Erpressung. Es ist eine Erpressung. Herr Hatschek, schauen Sie, Sie als alter Wiener müssen doch diese ganzen Vergnügungslokale kennen, die sich nach einer solch rauschenden Ballnacht zwangsläufig ergeben. Also, ich kann die ganze Nacht umeinander, Herr Hatschek, kommen. 1946 erwirbt Theo Lingen die österreichische Staatsbürgerschaft. Er kann munter weiterarbeiten. Ab 1950 dreht er wieder 2 bis 3 Spaßfilme pro Jahr. Müller? Ja, hier gibt's nur Müllers. Theodor, Else, Rolf, Lenchen und Peter. Sind alles Müllers. Bitte suchen Sie sich einen aus. Warum sagen Sie das nicht gleich? Moment mal, bitte ein Gespräch für meine Tochter, bitte. Wer ist es denn? Ein Idiot. Und Lingen kommt allmählich in das Alter, in dem er seine Komik auf gesetzte ältere Figuren übertragen kann. Familienväter, Doktoren, Anwälte, meist mit Hornbrille und Frack. Wenn ein Schauspieler einer gewissen Art von Rollen einen Erfolg hat, dann wird er doch andauernd in derselben Richtung verbraten. Ende der 1960er Jahre sind die Schwenke, Musikfilme, Verwechslungskomödien längst nicht mehr gefragt. Auch Theo Lingen dreht weniger als bisher. Doch ausgerechnet 1968, als Papas Kino, für das Theo Lingen stand, langsam abtritt, passiert noch mal etwas. Achtung, Achtung! Hier spricht Oberstudiendirektor Dr. Taft. Eine Ansage an alle Klassen, einen schönen guten Morgen und frisch und fröhlich ans Werk. Ende der Durchsage. Theo Lingen wird zum Schuldirektor in einer beliebten Filmserie. Die Lümmel von der ersten Bank. Ein Feuerwerk der guten Laune und der sprühenden Einfälle. Ein Film für Eierköpfe und Zwergschüler. Hier geht's rund. Die Lümmelfilme oder auch Paukerfilme der späten 60er und frühen 70er Jahre. Theo Lingen spielt die Rolle, die Leute um die 50 heute gerade noch so kennen könnten. Den Oberstudiendirektor Dr. Taft. Ja, ja, das kommt daher, weil ich mich jetzt manchmal daran erinnere, dass ich als Schüler auch ein ziemlicher Lümmel war. Diese Riesenlümmelei wird auch Sie von den Sitzen reißen. Dafür sorgen Deutschlands beliebteste Lümmel, Komiker, Theo Lingen, Rudolf Schündler, Ilja Richter, Ernst Hilbig, Hans Korte, Balduin Baas, Hans Theophal, Renate Roland und natürlich Hansi Kraus. Ich bin Pepe Niednagel, Schüler des hiesigen Gymnasiums. Sehen Sie das da? Das ist unser Bildungsschuppen. Diese Riesenlümmelei war eine weitgehend geschmacksfreie und ungemein patzig heruntergekurbelte, schlecht nachsynchronisierte und erstaunlich eintönige Reihe, kurz ein Publikumserfolg. In 7 Filmen wurden Lehrer mit Böllern beworfen, vom Fahrrad gestoßen, an Turnringen hochgezogen und mit Hilfe von Klebeband ausgezogen. Man nannte die Reihe die Lümmel von der ersten Bank. Einen Film mit diesem Titel gab es streng genommen nicht. Nur der erste, Zur Hölle mit den Paukern, nennt die Lümmel im Untertitel. Es folgten Zum Teufel mit der Penne, Pepe der Paukerschreck, Hurra, die Schule brennt, wir hauen die Pauker in die Pfanne, morgen fällt die Schule aus und als letztes Betragen ungenügend, doch im Streiche spielen sind sie groß. Einfach klasse, diese Klasse. Unsere Oberlümmel endlich wieder in Aktion. Auch Peter Alexander, Heintje, Hannelore Elsner, Hans Klarin, Harald Junke und Willi Millowitsch waren dabei. Das SWR-Fernsehen hat vor wenigen Tagen einen Lümmel-Themenabend gebracht und von 20.15 Uhr bis 2.05 Uhr in der Früh 4 dieser Filme hintereinander gezeigt und sie morgens um 5.05 Uhr noch einmal wiederholt. Ich habe sie alle gesehen. Fast. Theo Lingen nannte dieses Spätwerk Limonadenfilme, die er also nur fürs Geld machte. Er wusste, dass er hier als Pappkamerad für junge Lümmel herhalten musste und für Alte hinter der Kamera. Und doch stach Theo Lingen heraus, eben weil er die Komödie im besten Sinne seriös bediente. Aber ich meine nur, also wie gesagt, ich habe es wirklich als ganz ernsten Sport betrieben. Und ja, das tue ich eigentlich heute noch.

ebenso wie Hausgeist und Kammerdiener Anton Reimer. Der war übrigens auch mal Synchronsprecher für Louis de Funès, ausnahmsweise in Fantomas gegen Interpol. Hans Clarin machte mit. Hier war er Sugar Lobby Malone. Wir erinnern ihn natürlich als Pumuckl oder Huibu. Oder auch Martin Benrath, der den Gegenspieler Big Jim Colosimo spielte. Den kennen wir als Verleger aus der Helmut-Dietl-Komödie Stonk. Das alles muss ich Ihnen nicht erzählen, das wissen Sie natürlich. Aber zwei der Hauptfiguren, die spielten ganz selten in Hörspielen mit. Von Hanne Wieder muss ich jetzt kurz schwärmen dürfen. Warum sagen Sie nicht Olga? Ja. Sie war die Gangsterbraut Olga, die einzige Frau im Stück. Sie sind im Grunde schüchtern uns Frauen gegenüber. Hm? Milady, ich... Warum sind Sie so schüchtern? Natürlich steht es Ihnen ausgezeichnet. Aber wir leben nun schon seit Wochen unter einem Dach. Was für eine Stimme. Kann man hier duschen, Mister? Sie wäre in diesen Tagen 100 Jahre alt geworden. Hanne Wieder war Schauspielerin, Kabarettistin und Sängerin. Adi. Adi-dandi-dandi-dand, wie ist das Leben schön? Adi-dandi-dandi-dand, heute möchte ich tanzen gehen in ein kleines Lokal für verliebte Ideal, weil es völlig egal, was man dort macht. Hanne Wieder hat sich auch die Söse genannt, also Sängerin von Chansons zu unterhaltenden Zwischenmoderationen. Ähnlich wie etwa Marlene Dietrich, Hildegard Knef, Evelyn Künecke oder Helen Vita. Heute könnte man vielleicht Nessie Tausendschön oder Desiree Nick mit dieser Disziplin verbinden. Nach dem Krieg gehörte Hanne Wieder kurz zum Ensemble des Düsseldorfer Komödchens. Sie spielte in Filmen wie Das Spukschloss im Spessart und Das Mädchen Rosemarie. Ich habe ein Hörspiel mit ihr gefunden. Hier ist sie, 1961, zusammen mit Paul Dahlke als Kommissar Maigret. Hanne Wieder spielt ein leichtes Mädchen aus dem Rotlichtviertel. Sind Sie bei der Polizei? Kennst du diese Brieftasche? Das Ding hat meine Kollegin gedreht. Welche Kollegin? Suchen Sie sie doch. Ist doch Ihr Geschäft. So eine rauchige Stimme hatte damals keine. Hanne Wieder spielte auch in Fernsehkrimiserien die seltsame Verführerin. Sie sang in vielen Musikshows und sie synchronisierte den Teufel in der deutschen Fassung von Der Exorzist 1973. Theo Lingen, Hanne Wieder, beide waren nur in wenigen Radio-Krimis zu Gast. Und das galt auch für diesen Mann hier. Ich bin Jackie Malastasia und das bedeutet, dass ich ihn umgelegt hätte, wenn er nicht rechtzeitig ins Wasser gefahren wäre. Das ist noch einmal der Mafioso Jackie Malastasia und damit der Schauspieler Gustav Knut. Ich bin eben nur Geschäftsmann. Früher, da habe ich ihn Spielautomaten gemacht, in ganz großem Stil, kontrollierte alle Kästen östlich des Mississippi. Naja, und das Boxgeschäft. Interessieren Sie sich für Boxen? Nein, Sir. Schade. Gustav Knut war seit den 30er Jahren Staatsschauspieler. In den 50er und 60ern gab es kaum einen Kinofilm ohne ihn. Der fröhliche Weinberg, auf der Reeperbahn nachts um 12:30. Ich denke oft an Piroschka, die Sissi-Filme, die Buddenbrooks. Knut war überall dabei. Was für Eigenschaften muss denn ein Schlossherr in Ihren Augen haben? Er muss ein Gentleman sein. Aha. Mit Theo Lingen spielte Gustav Knut nicht nur in unserem Butler-Hörspiel, sondern auch im Kino. 1935 lernten sie sich bei Dreharbeiten zur Komödie Der Ammenkönig kennen. 1950 spielten sie zusammen im schon erwähnten Film Der Theodor im Fußballtor und Ende der 60er nochmal in einer der Lümmel-Komödien. Gustav Knut war der Alpöhi im 1965er Heidi-Film und der Vater der Artistenfamilie aus der ARD-Zirkusserie Salto Mortale. Ich darf Ihnen mitteilen, dass ich überaus zufrieden mit Ihnen bin. Tatsächlich nur 3 Kriminalhörspiele mit Gustav Knut listet die Rundfunkdatenbank auf. Ein Maigret-Krimi des NWDR von 1955 ist verschollen. Memoiren eines Butlers, was wir soeben gehört haben, ist das 2. Und das 3. und letzte ist dies hier. Mr. Temple? Ja? Wie reizend, dass Sie sofort gekommen sind. Bitte treten Sie ein. Danke. Ein Mr. Temple wird hier begrüßt. Und damit ahnen Sie schon, welche Radioserie ich jetzt mal wieder anreißen muss. Sie wissen nicht zufällig, wer dieser Mann war? Der ermordet worden ist? Ja. Nein, nein, leider nicht. Nein? So. René Deltgen und Gustav Knut hier in einer der ältesten erhaltenen Hörspielkrimiserien überhaupt, 1953 aufgenommen. Hobbydetektiv Tempel, also René Deltgen, befragt einen undurchsichtigen Geschäftsmann. Haben Sie schon mal was von einem Mr. Van Dyck gehört? Van Dyck? Sagen Sie? Ja. Warum fragen Sie das? Paul Temple und der Fall Van Dyck ist ein Radiothriller in 8 Folgen. Und wie so oft ist ein mordender Unbekannter mit Deckname unterwegs. Hier heißt er Van Dyck. Und ist dieser Van Dyck vielleicht der von Gustav Knuth gespielte Geschäftsmann? Tut mir leid, mein Lieber. Ich kann Ihnen da nicht helfen. Ich habe den Namen Van Dyck nie gehört. Tja, das müssen wir ihm wohl glauben. Auch Gustav Knuth und René Deltgen kannten sich aus mehreren gemeinsamen Kinofilmen. Knuth war hier der Stargast dieser Paul-Temple-Serie. Limerick, ich bin ruiniert. Gewiss, Euer Lordschaft. Zum Abschluss dieser Ausgabe möchte ich noch einmal auf Theo Lingen zurückkommen. Eine seiner besten Nummern, finde ich zumindest, spielte Theo Lingen 1976 in Klimbim. In dieser WDR-Sketch-Fernsehserie war er ein überforderter Nachrichtensprecher, der eine Panne überbrücken muss. Schauen Sie sich das bitte mal bei Gelegenheit an. Das ist wirklich toll, was er da macht. Aber ich dachte, man könnte Theo Lingen am Ende noch einmal mit seiner unverwechselbaren Stimme ganz kurz etwas singen lassen. Diesen Tango tanze ich nur mit dir, wenn ich auch mein Herz dabei verliere. Denn ich hab so eine Ahnung, wenn du Tango tanzt, dass du außer Tango tanzen auch noch küssen kannst. Diesen Tango tanze ich nur mit dir, wenn ich auch mein Herz dabei verliere. Sind auch viele Frauen hier, die gerne tanzen wollen mit mir? Nein, diesen Tango tanze ich nur mit dir. Ja, noch mehr Superhits jetzt. Das war Kein Mucks, Ihr Krimi-Podcast mit Radiokuriositäten und viel Musik. Wir laufen dank freundlicher Unterstützung aller ARD-Sendeanstalten. Jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge. Das ist die beste UKW-Superschaltung, die wir augenblicklich kennen. Die besagte Sherlock-Holmes-Serie des Bayerischen Rundfunks sei Ihnen hier noch einmal empfohlen. Sie steht in der ARD-Audiothek. Dort hören Sie den Cast von Memoiren eines Butlers wieder, also Peter Pasetti, Hans Klarin, Martin Benrath, Heini Göbel und Anton Reimer. Großartig! Stars von heute, und zwar massenweise, finden Sie in einer neuen Hörspielserie. Und die steht auch in der Audiothek. Sie geht in wenigen Tagen online und heißt Die Erschöpften. Eine Utopie von Oliver Sturm. In 10 Folgen hören Sie Tom Schilling, Marlene Lohse, Inga Busch, Johann von Bülow, Sebastian Blomberg, Friederike Kempter und viele andere. Die Erschöpften. Heiße Empfehlung. Und ich glaube, damit können wir für heute zum Schluss kommen. Wir sehen uns ja wieder in einer Woche. Für heute, meine Damen und Herren, recht herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss.